Schön ist das Leben, glücklich mancher Tag, Sorgen, die liegen mir fern. Doch reicht das Glück und find ich keine Ruh, wohin soll ich gehen, doch nur zum Herrn. Wo soll ich gehen, wohin soll ich nur gehen? Jegliche Hilfe ist mir fern. Ich brauch den Freund, der rettet mich noch heut. Wohin soll ich gehen, doch nur zum Herrn. Ich bin gesund, geh froh durch diese Welt, habe mein Leben so gern. Ich krank und find ich keine Ruh. Wohin soll ich gehen, doch nur zum Herrn? Wo soll ich gehen, wohin soll ich nur gehen? Jegliche Hilfe ist mir fern. Ich brauch den Freund, der rettet mich noch heut. Wohin soll ich gehen, doch nur zum Herrn? Kurz ist das Leben hier in dieser Welt, lange die Ewigkeit. Drum lasst uns eilen hin zu unserem Herrn, er führt uns zu seiner Herrlichkeit. Gehen, wohin soll ich nur gehen? Jegliche Hilfe ist mir fern. Ich brauch den Freund, der rettet mich noch heut. Wohin soll ich gehen, doch nur zu